Hallo Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, da fliegt mir doch das Blech weg. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über Erlebnisse, Ereignisse, die euch völlig umgehauen haben. Sodass ihr sagt oder gesagt habt, Mensch, da fliegt mir doch das Blech weg. Unglaublich, aber wahr. Telefonnummer 0130 2911. Faxnummer 0130 11 51 22. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, die ersten, da sind gleich mehrere an der Strippe, glaube ich. Christine, erstmal 20 Jahre alt. Hi. Hi. Da gibt's mehrere um dich herum noch, ne? Ja, richtig. Ich habe auf Lautsprecher geschaltet. Ich hoffe, das stört. Wer ist denn da noch? Da ist die Tatjana einmal. Die ist 19. Ja. Der Marc, der ist 21. Und der David, der auch 21 ja. ist. Ja. Was habt ihr vier Hübschen mir zu erzählen? Ja, die Sache ist die, es hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber wir wohnen zu viert in einer WG. Ja. Ungefähr seit einem Jahr so. Mhm. Und seit einem halben Jahr hat sich das so allmählich entwickelt, dass wir ja untereinander Sex haben. Mhm. Das heißt auch homosexuelle Beziehungen. Du darfst jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns irgendwie an den Küchentisch setzen und sagen so, oh, und wer heute Abend mit wem? Doch, sondern, genau so stelle ich es mir vor. Nee, so ist das aber nicht. So, beim, dass beim Frühstück schon ausgehandelt wird, wer mit wem nun gerade gleich in die Kiste geht. Nee, so ist das nicht, sondern das hat sich mehr oder weniger so ergeben und ja. Jetzt erzähl mir doch mal, also du bist jetzt, es gibt Christine, Tatjana, Marc und David, die sind bisexuell, oder wie? Ja, die Situation, ja, ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich sind wir es alle. Wir haben, also ich habe auch sexuellen Kontakt mit der Tatjana. Ja. Ist es denn so, dass ihr, also da fliegt mir ja schon das Blech weg, wenn ich das jetzt höre, ne? Ja. Eine Gruppensex-WG, ne? Das ist ja so wie in alten Zeiten, was man so von, das ist für mich auch Geschichte, weiß ich nicht, was man so aus den Hippie an 68er-Zeiten weiß, hört. Ja, so ist das aber nicht, weil wir tragen das nicht so arg nach außen. Nein, du erzählst es hier nur mal ein bisschen ganz locker. Ja, aber irgendwie ist es nicht so, dass wir irgendwie nur kiffen oder die ganze Zeit... Nein, ihr seid wahrscheinlich ganz erfolgreiche junge Leute, ne, die im Leben stehen. Stimmt das? Was macht ihr? Ja, wir studieren alle. Aha, also haben auch gerade eigentlich alle erst angefangen, ja. So das zweite Semester kommt. Jetzt aber nochmal, damit es richtig klar wird. Ja. Es gibt immer, du machst, liegst manchmal im Bett mit Tatjana. Ja. Dann kann es auch passieren, dass du mit Marc im Bett liegst. Ja. Oder du mit David. Ja, richtig. Kann es dann auch schon mal passieren, dass Tatjana, du und David zusammen im Bett liegen? Nee, das nicht. Also immer nur zwei Leute? Ja, die Sache ist, ich mag das nicht so gerne. Das ist doch noch völlig konventionell, wenn ihr nur immer zu zweit. Naja, auf der anderen Seite ist es doch ein bisschen prekär, weißt du, weil allmählich fangen zum Beispiel David und Marc an, für ihre sexuellen Beziehungen Vorlieben zu entwickeln. Ich meine, die sprechen das so nicht aus, aber es hat schon was mit Eifersucht dann zu tun. Ich wollte sagen, es gibt wahrscheinlich irrsinnig viele Probleme. Es gibt ja schon genug Komplikationen in WGs. Wann putze ich? Wer räumt wo, wie was auf? Und wenn jetzt der ganze Sexbereich auch noch dazu kommt. Ja, aber die Sache ist, dass wir bei genau diesen Sachen, wer putzt oder so, haben wir überhaupt keine Probleme. Das ist überhaupt kein Thema. So, das einzige Problem ist wirklich jetzt eben, dass sich das bei uns so entwickelt hat und uns das Ganze irgendwie aus der Hand gerät. Ich meine, das ist ja letztendlich doch ein wunderbares Wohngefühl, ne? Ja, klar, nur es gibt da noch was. Was denn? Und zwar, ich habe einen Freund. Ich wollte gerade fragen, ob ihr denn wenigstens alle solo seid? Nee. Also ich nicht. Die anderen, soweit ich weiß, schon, abgesehen von irgendwelchen Sachen, also nichts Ernstes so. Weiß der Freund davon, was bei euch da in der WG abgeht? Dummerweise nicht. Hey. Ja, und Christine, jetzt gib mir mal einen von den Jungs. Alles jetzt klar. Muss mal ein Mann ans Telefon. Wen willst du haben, David oder Marc? Nimm mal Marc. Okay, warte. Moment. Ja, danke. Ja, hallo, hier ist Marc. Marc, das ist ja Sodom und Gomorra bei euch. Wie man sieht, also... Wie hat sich das denn so jetzt genau ergeben? Da muss ja irgendjemand den ersten Schritt gemacht haben und das ist ja tabu eigentlich sowas, ne? Wie hat sich das ergeben? Ja, es war so, dass wir, es war ein Fernsehabend, mehr oder weniger. Mhm. Und wir haben zusammen alle da gesessen. Und es war irgendwann so, dass David und Tatjana nach oben gegangen sind. Also die sind die Schuldigen? Ja. Die haben damit angefangen. Die haben mit den Doktorspielen angefangen. Ja, so kann man es nennen. Und das hat dann irgendwann einmal... War euch denn dann klar, was dann passiert, als die nach oben gegangen sind? Ja, also eigentlich schon. Also Also zuerst nicht, aber dann, man hat es gehört. Also. Ach so. Ja. Und da hast du gedacht, keine schlechte Idee. Ja. Ich könnte das ja auch machen, oder wie? Ja, so ähnlich lief es dann ab. Also wir haben noch abgewartet und also ja, bis ich fertig war. Ach so, und dann in der gleichen Nacht ging es dann bei dir auch noch zur Sache. Mit wem dann? Mit Christine, ja. Mit Christine, genau. Ich komme mit den ganzen Namen jetzt schon durch. Jetzt sagte gerade, Christine sagte gerade, es droht euch aus den Händen zu gleiten. Ja, die Sache ist halt die, dass Christine wirklich dann auch einen Freund hat, in den sie verliebt ist. Und das Problem dabei ist, ja, dass ich damit echt nicht, also ja, nicht so richtig fertig werde, weil. Du? Ja, weil. Also du bist verliebt in sie? Ja. Aha. Also es ist nicht alles so easy locker, von wegen wir gehen mal alle miteinander ins Bett, weil wir Lust drauf haben, reine Körpergeschichten. Ja, es fing halt alles so an und... Es geht jetzt auch schon an die Substanz und es geht um Herzensangelegenheiten. Ja, natürlich, das hat sich mit der Zeit so rauskristallisiert, dass wir... Bist du denn da nicht eifersüchtig, wenn Christine mit, weiß ich jetzt, mit David ins Bett geht oder mit Tatjana? Ja, zuerst war es nicht so, weil es mir teilweise dann auch gefallen hat und... Mhm. Also... Das riecht aber verdammt nach großen Problemen, die da... auf euch zukommen. Ja, natürlich. Und es könnte bald, sucht euch schon mal Wohnungen. Ja, es könnte sein, dass das alles bitter auseinanderbricht. Ja, aber es fällt uns allen so schwer. Warum macht ihr denn nicht ganz klar jetzt einen Strich drunter und sagt, kein Sex mehr, no Sex? Hängt euch ein großes Schild aufs Klo, damit ihr es immer seht, no Sex, Ausrufungszeichen. Ja, aber ja, wir haben echt auch teilweise Gefühle füreinander entwickelt und es ist wirklich so schwer geworden. Mhm. Und du hast auch Gefühle entwickelt, habe ich das gerade richtig verstanden, zu David? Ja, wir haben teilweise dann auch was miteinander gehabt. Mhm. Und weil es halt, ja, weil wir wirklich also das ja, richtig, untereinander das wirklich so gehandhabt haben. Also ist es richtig Abenteuerstimmung bei euch? Ja. Experimentierstimmung? Ja. Aber es könnte kompliziert werden, ne? Das ist ja nun eindeutig klar. Ja, sicher, klar. Mhm. Vor allem, wenn... Tines Freund jetzt auch nach Münster kommt, weil er Ach so, hier studieren möchte. Aber der zieht dann nicht zu euch in die WG? Nee, aber... ja, ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Was ist jetzt deine oder eure Vorstellung? Also ich habe überhaupt gar keinen Plan, so was jetzt weiter passieren kann. Gib mir doch noch vielleicht mal Tatjana. Ich will ihre Einschätzung auch noch hören. Ja. Tschüss, tschüss Marc. Ja, ciao. Ja, hi. Tatjana, grüß dich. Ja. Du hast mitgehört, ne, was wir gerade gesprochen genau, haben. Ja, genau, gib doch mal ein Statement, wie du denkst, wie das jetzt bei euch da weiterlaufen könnte. Ja, ich denke, die einzige Lösung wäre praktisch, dass wir alle auseinandergehen und irgendwie versuchen, alleine glücklich zu werden. Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ja, nur das Problem ist irgendwie, wie gesagt, das ist nicht einfach so mal locker zu handhaben. So. Wie war das mit dem, der Geist ist stark, das, nee, willig? Fleisch ist schwach. Ja, genau, das war, Fleisch ist schwach. Genau, und so ist es im Endeffekt. Und wir haben, das ist ja auch nicht so, dass das jetzt wirklich rein sexuell alles ist. Wir mögen uns auch einfach unheimlich gerne. Ihr fangt an, euch richtig ineinander zu verlieben. Genau so ist es. Oh, und irgendwie jeder mit jedem so. Also, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, ne? Ja. Da fliegt mir doch das Blech weg. Genau. Wenn ich sowas höre, dann kommt mal gut aus dieser Kiste wieder raus, wie auch immer. Ja, wir werden es probieren. Viel Erfolg. In Münster wohnt ihr? Ja, genau. Ich bin manchmal in Münster. Vielleicht sehen wir uns mal. Ja, vielleicht. Dann müsst ihr mir erzählen, wie es weitergegangen ist. Okay, alles klar. Viel, viel Glück und Erfolg. Tschüss. Ja, ciao. Thomas, 29. Ja, hallo. Ja. Mir ist gestern Abend oder vielmehr gestern Nacht um 1 Uhr eigentlich das Blech weggeflogen. Und zwar, als ich im Autoradio deine Sendung gehört habe. Ja. Dein erster Gast gestern war Manfred. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, da jemanden wieder erkannt zu haben. Und zwar ging es darum, wie ich das nochmal schildern soll. Also, schilder mal. Er arbeitet auf dem Bau und es gibt da eben einen Kollegen, den er sehr anziehend findet. Manfred ist auch verheiratet seit 6 Jahren. Den er begehrenswert findet. Richtig. Obwohl er, 32 Jahre alt, noch keine schwulen Erfahrungen gemacht hat. Richtig. Ne, so hat er das erzählt. Ja. Und er ist mit diesem Kollegen viel zusammen und er traut sich aber nicht so richtig an den Kollegen ranzugehen und ist sich überhaupt nicht sicher. Ja, also, und ich denke, dieser Kollege, den er wiedererkannt hat, das muss wohl fast ich sein, denke ich. Nein. Doch, ich habe das Gefühl. Wirklich? Also, ich bin mir ziemlich sicher. Also, es gibt doch alles so einen Sinn, was er gestern Abend erzählt hat und was unser Verhältnis unter Kollegen angeht, ja. Mhm, also, er hat das ja, glaube ich, auch so geschildert, wenn ich es nicht in Erinnerung habe, dass ich, wenn wir zu zweit sind, auch was das Thema Schwul oder Liebe oder Sexualität angeht, anders reagiere als jetzt auf dem Bau, wie man sich so ja, vorstellt. Er hat gesagt, dass wenn er alleine mit diesem Kumpel ist, wenn du es denn bist, sage ich mal, wenn er alleine mit dir ist, dass du dann sehr, sehr nett und auch sehr tolerant darüber sprichst, aber ja, auf dem Bau halt unter Männern, unter Kumpels halt da vom Leder ziehst, ne? Von, gut, und schwul wird sie machen. Ist eben, wie es auf dem Bau so zugeht, ne? Klar, da wird auch mal in der Mittagspause ein Bierchen getrunken, dann ist man gleich. Also du hast dich erkannt in der Schilderung dieser Person. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, mich erkannt haben. Gehen wir mal davon aus, du bist es und er ist es auch. Wie hast du das denn dann aufgenommen gestern, als du das gehört hast? Ja, also erst habe ich gedacht, nee, du träumst, du hast viel getrunken oder was. Mhm. Und ich hatte fast Probleme, mein Auto auf der Straße zu halten. Ne? Und ich habe mir das dann durch den Kopf gehen lassen, als ich zu Hause ankam und überlegt, stimmt das, kann das sein? Ja. Aber die Stimme, ja, also allein das hat mich schon... Ja. Dazu gebracht, das muss eigentlich ich sein, also ja, er vielmehr. Was denkst du denn jetzt dazu? Er würde gerne mit dir einen körperlichen Kontakt haben. Das ist so eine Sache, ne? Also das Problem ist, ich selber hatte noch nie sexuell was mit Schwulen zu tun. Bin ja, also, er ja auch nicht, ne? Nee, wohl nicht. Er auch aber nicht, ich hatte auch nie, also jetzt... Du hast das Bedürfnis aber nicht dazu. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich muss dazu sagen, also mein Bruder ist schwul, mein älterer Bruder. Mhm. Und das war damals... Als er sein Coming-out praktisch hatte vor der Familie, da war ich vielleicht 11, 12, 13 oder so. Und da erlebt man das ja schon noch ein bisschen anders, war ja ein bisschen andere Zeiten noch. Und meine Eltern haben also sehr, böse darauf reagiert. Also die waren nicht begeistert. Und irgendwie habe ich da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Vorbehalte, ne? Also im Gegensatz zu vielleicht anderen. Wobei du eigentlich dann ja mit der Thematik vertraut sein richtig, solltest, also ne, wenn dann jetzt sag mir doch mal, wie so abgesehen von dieser ganzen sexuellen Komponente, wie du Manfred findest. Magst du ihn? Findest du ihn ein Freund? Ist das ein guter Freund? Vielleicht könnte es ein guter Freund werden. Ist ein guter Kumpel? Klar, auf jeden Fall. Also ein guter Typ. Sehr netter Kerl. Also kann ich mit ihm über alles unterhalten und. Du sagst mir das aber nicht so ganz entschieden. Es hätte jetzt sein können, dass du sagst, ich finde ihn gut, aber Sex ist bei mir überhaupt nicht drin. Ja. Also ganz entschieden sagst du es nicht. Höre ich daraus, dass du vielleicht eventuell um 1000 Ecken doch denkst, man könnte das ja mal ausprobieren? Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Das Problem ist eben, ich sehe Manfred am Montag wieder, da arbeiten wir in einer Schicht zusammen und ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll. Also er weiß vielleicht auch gar nicht, dass ich die Sendung gesehen habe. Ja, wahrscheinlich. Du musst das Eis brechen. Ich glaube, das ist wirklich für alle Beteiligten das Beste. Du musst ihn zur Seite nehmen und ihr unter vier Augen erzähl ihm das einfach, dass du es gehört hast. Und erzähl's ihm so nett, wie du es mir jetzt erzählt hast. Ja. Und sag auch, dass das vielleicht nicht dein Ding ist oder noch nicht dein Ding, ich weiß es nicht, oder vielleicht nie dein Ding sein wird. Aber ich glaube, das ist die beste Lösung. Das darf jetzt da nicht so in der Luft schweben und zwischen euch hängen. Ja. Ist denn das jetzt, bringt dich denn das mehr auf Distanz zu Manfred? Oder ist das ist eigentlich egal, dass er das gesagt hat? Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich habe da halt, bin ich so der Typ, der auch jemanden gerne, ich will nicht sagen enttäuscht, aber jemanden verletzt. Ne? Ja, du darfst das nicht machen, ihm zuliebe. Ne? Wenn, dann musst du dich auch danach fühlen und du musst das Gefühl auch haben dafür. Ja, also ich habe schon sexuell da kein Gedanken eigentlich dann, so mal was zu machen. Aber dann sag ihm das so, finde ich völlig korrekt. Gut. Und dann wird sich zeigen, ob ihr vielleicht einfach eine gute Freundschaft aufbaut. Das kann ja vielleicht dann auch möglich sein, dass man diesen Kompromiss gerne. Also da flog dir gestern das Blech weg, als du das im Auto gehört hast. Darf ich nochmal eins sagen? Vielleicht hört man vielleicht zu. Ja. Also hier ist der Bildinger Club Luthershausen Staufenberg und Domian, danke. Okay. Tschüss. Jetzt ist der Ronny dran. Ronny ist 15. Hi. Ja, hallo. Grüß dich. Bei mir flog vor 4 Wochen das Blech weg. Was war da passiert? Ja, meine Freundin hat auch eine Freundin und die ist durch mein Fremdgehen schwanger geworden. Moment, die Freundin von deiner Freundin? Genau. Ist durch dein Fremdgehen schwanger geworden? Genau. Also du bist der Vater? Ja. Uiuiui, und das hast du erfahren? Genau. Und in dem Moment hast du gedacht, jetzt bricht die Welt zusammen? Richtig, und das denke ich auch jetzt noch. Mhm. Wie alt ist die Freundin? Die Freundin von mir ist 15 und die andere Freundin ist 16. Mhm. Und weiß deine Freundin das jetzt schon? Nein, das weiß noch niemand. Mhm. Das ist das Problem. Und bist du denn sicher, dass du der Vater bist von dem zu erwartenden Kind? Ja, das weiß ich noch, ja. Also das weiß ich schon. Ja, warum bist du so sicher? Auch durch den Arzt und also nur der weiß es im Prinzip noch. Mhm. Und wie ist es denn überhaupt zu diesem Fremdgehen gekommen? Ja, Tja, wie soll ich das groß erklären? Also, sie findet mich halt auch super. Naja, nicht super, aber toll. Und ich sie auch. Und es ist halt also irgendwie gekommen dann. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ich bin jetzt fast 2 Jahre zusammen. 2 Jahre? Also ganz, du warst ja 13 erst. Du ja. 13 erst. Also genau. Also wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Und jetzt, was meinst du und was meint dieses Mädel, wie es weitergehen soll? Ja, wir wissen halt das beide noch nicht und wir müssen es auch noch den Eltern erklären und tja. Will sie das Kind denn haben? Das weiß sie selber noch nicht. Und das ist halt das ganze Problem an der Sache. Ihr solltet natürlich so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufsuchen. Ne? Ganz wichtig. Pro Familia zum Beispiel. Aha. Ne? Dass ihr da nicht alleine seid mit dem Problem. Könntest du dir denn vorstellen, mit diesem Mädchen zusammen zu sein? Ist schwierig. Also du würdest lieber mit deiner eigentlichen Freundin weiter zusammen sein? Genau, deswegen flog mir das Blech weg. Und für die wird natürlich auch eine Welt zusammenbrechen, wenn sie das erfährt, ne, deine Freundin. Genau. Und du wirst es ihr über kurz oder lang erzählen müssen, ne, oder? Ja, das ist... Ich weiß bloß noch nicht wie und... Also im Moment hängt ihr vollkommen in der Luft und wisst gar nicht, was ihr machen sollt. Was hat denn der Arzt euch geraten? Oder was hat der Arzt zu dem Mädchen gesagt? Tja, also ich selber habe mich noch nicht hingetraut. Tja, hat halt auch diese Probleme da angesprochen und dass wir uns halt da beraten lassen sollen. Also der Arzt darf ja nichts weiter sagen. Und Also Ronny, ich finde auch, du solltest ganz schnell den Entschluss fassen, zusammen oder... dass sie einzeln geht, das müsst ihr miteinander regeln, dass ihr ganz schnell zu einer Beratungsstelle geht. Ganz schnell. Ne? Guck mal, jetzt im Moment wartet ihr und durch Warten passiert nichts. Ne? Dadurch löst sich das Problem nicht. Ihr braucht jetzt wirklich ein paar Leute um euch herum, die euch da wirklich fachkundig zur Seite stehen. Bis jetzt getraut sich halt keiner. Ja, aber das bringt ja nichts, ne? Diese Zögerei. Es wird ja dadurch, wie gesagt, das... erledigt sich ja nicht dadurch, wenn du nichts tust. Also sprich mit dem Mädchen und macht am besten zusammen gleich einen Termin aus für Anfang nächster Woche. Morgen ist Freitag, wird es schwierig sein, aber für Montag, Dienstag. Du weißt, wie du daran kommst, an so eine Beratungsstelle, weißt du das? Direkt nicht, aber... Dann pass mal auf, dann machen wir es so, dann ruft dich meine Psychologin gleich nochmal an und die erklärt dir das genau, wie man das macht. Ja? Dann hast du schon die erste kleine Fachberatung hier von uns, so eine kleine Serviceberatung und dann könnt ihr das selbst in die Hand nehmen. Okay. Okay, alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Tschüss, Ronny. Tschüss. Da fliegt mir doch das Blech weg. Jens, 19. Ja, hallo Domian. Erzähl mal. Also bei mir ist im wahrsten Sinne des Wortes das Blech weggeflogen. Was ist passiert? Und zwar hatte ich einen ziemlich guten Freund, eigentlich einer meiner besten. Ja. Dann hat er sich ein neues Auto zugelegt, ein Golf 3, war ziemlich stolz darauf. Ich habe selber noch mit dem den Wagen ausgesucht. Ja, und dann wollten wir zum Zentrum fahren, ins Kino, nach Oberhausen, sind auf der Autobahn gefahren und dann, wie man halt fährt, so in dem Alter, sag ich jetzt mal, immer ein bisschen zügiger, sag ich jetzt mal, fährt man dichter auf und dann ist man mit mehreren, meine Freundin war zwar nur bei mir im Auto, aber bei ihm waren 4 Leute drin in dem neuen Auto und dann fährt man schon mal dichter auf. Oder Er fuhr vor dir? Er fuhr vor mir, ja. Und vorher hatte er so einen kleinen Fiat 127, so ein ganz kleines Ding. Und ich fahre einen Golf 1, also mit 50 PS eigentlich nur. Ja, und er konnte mir eigentlich immer wegziehen, normalerweise. Und früher haben wir uns auch immer so angeschoben an der Ampel, Stoßstangen, da war halt nicht so schlimm. Das hatte ich dann schon mal versucht und ja, dann hat er sich schon mal aufgeregt und sagt, mach sowas bloß nie. Ja. Also er war immer ziemlich, immer das Auto nur. Ja. Und so, jetzt wart ihr auf der Autobahn unterwegs zum Zentrum. Ja. Was ist da passiert? Und dann, weiß ich auch nicht, das war irgendwie ganz blöd. Es war ein LKW vor uns und ich hatte gerade am Radio rumgespielt. Ja, dann wollte er zum Überholen rausscheren, aber da kam einer und ich habe das nicht mitgekriegt und bin ihm hinten drauf gefahren. Auf der neuen Golf 3. Ja, genau. Und wie schlimm war es? Ja, was heißt, eine Person ist nichts passiert, Gott sei Dank. War alle angeschnallt, aber der Wagen war hinüber. Was? Ganz hinüber? Ja, nicht ganz hinüber, aber das Hinterteil sah schon nicht schlecht aus. Da war die Freundschaft erstmal angeknackst, ne, vermutlich. Ja, die ist immer noch angeknackst. Die ist immer noch angeknackst. Ja, das tut mir auch so leid. Ne? Wann war denn das? Vor 4 Monaten ungefähr. Vor 4 Monaten? Mhm. Kam dann Polizei auch oder habt ihr das unter euch geregelt? Nee, wir haben das noch unter uns geregelt. Mhm. Und wer trägt jetzt die Kosten? Gibt es da eine Versicherung oder machst du das privat? Nee, Versicherung. Versicherung. Wie hoch ist der Schaden? Ja, so 4.000 Mark. 4.000 Mark. Mhm. Und ist das Auto jetzt, der heilige Golf 3, wieder hergerichtet? Ja, der ist wieder hergerichtet, aber mein Freund will jetzt, weiß ich auch nicht, der meldet sich nicht mehr bei mir. Ich habe schon mal öfters bei dem versucht. Hast du dich denn entschuldigt bei ihm? Hast du dich entschuldigt bei ihm? Ja, entschuldigt habe ich mich, nur sein Auto ist sein Ein und Alles. Mhm. Und ich. Aber ich meine, ist es ja wieder gut und eine Versicherung hat den Schaden getragen, das ist auch gut und es ist natürlich blöd, was du gemacht hast, da sind wir uns einig, ne? Mhm. Aber er müsste, hört er manchmal diese Sendung? Sieht er die? Ja, er sieht die, deswegen rufe ich ja an. Wäre ja sehr nett. Wie heißt er denn? Das ist der Oliver. Der Oliver. Oliver, ja. Verzeih dem Jens doch. Der Jens ist doch eigentlich ein ganz netter Typ. So hört er sich doch an. Und das war ein dummer Jungen-Scherz, ne? Obwohl, der hätte ja böse ausgehen können, ne? Ja, klar. Der hätte ja sehr böse ausgehen können. Ja, seitdem bin ich auch ein bisschen Piano, ne? War das so ein Warnschuss für dich, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt auch ein anderes Auto. Ja, also Oliver, ich bin ganz sicher, dass Jens dir nie wieder hinten auf deinen Golf fährt. Genau. Niemals wieder, ne? Nein, ich bin ganz vorsichtig. Vielleicht könnte Oliver ja gleich heute Nacht nach unserem Gespräch noch bei dir anrufen. Er hat die Telefonnummer, ne? Ja, klar hat er. Bin ich aber gespannt, ob gleich das Telefon bei dir klingt. Ja. Wir sollten die Leitung jetzt nicht mehr lange blockieren. Ja. Jens. Alles klar. Hoffen wir mal, ne? Besten Dank, Domian. Tschüss, ne? Tschüss, Jens. Martin ist dran und der ist 21. Ja, hallo. Martin. Ja? Das Thema heißt, da fliegt mir doch das Blech weg. Ja. Unglaubliche Geschichten, harte Geschichten. Was ist dir passiert? Ja, mir passiert eigentlich regelmäßig etwas. Und zwar fliegt nicht mir das Blech weg, sondern den Mädels. Denn ich habe einen unglaublich langen Penis. Also, der ist im schlaffen Zustand 26,5 cm lang. Also, glaube ich dir nicht. Du schneidest jetzt auf hier. Nein, das stimmt. Das ist ein unglaublicher Bullenprängel. Im schlaffen Zustand 26 cm. Kriegst du den überhaupt hoch? Ja, aber manchmal wird mir auch ein bisschen schwindelig dabei. Da sind ja dann 10 Liter Blut drin oder so. Ja, so ungefähr. Wie groß ist er denn, wenn er mal dann richtig steht? 35 cm. Du solltest Pornostar werden. Ja? Ja, na klar. Was meinst du, was du da für Chancen hättest? Ja, ich weiß nicht. Also ich würde ehrlich gesagt lieber ein paar Zentimeter weniger haben. Also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ja. Das ist keine Verarschung. Nein. Weil das ist schon ein Ausmaß, das ist wirklich weit über normal. Ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Nur ich habe da ehrlich gesagt große Probleme mit. Also wo packst du das Teil so im Alltag hin? Du brauchst doch eine riesen Unterhose dann. Ja, ich habe Boxershorts und lass das dann Seite vom Bein da so runterschlabbeln. Ja. Ja. So, und dann, wie läuft das dann in der Regel ab, wenn du ein Mädel kennenlernst? Oder nehmen wir einen One-Night-Stand? Ja, und gut, habe ich die Tussi kennengelernt. Ich bin eigentlich so der aktive Typ, also ich bin da wie so ein Stier, ne? Ich höre das schon, ja. Mhm. Ja, ziehen wir uns aus, dann kriegt die meistens immer einen Schock. Oh Gott, was ist das denn? Die meisten Mädels, die spielen da ganz gerne mit, aber na, viele lassen mich nicht rein. Und die mich reinlassen, die bereuen das dann nach ein paar Sekunden schon. Die sagen dann, boah, nimm das Ding da raus, das tut weh und so. Aber ein bisschen stolz bist du auch drauf, ne? Naja, früher, also als es anfing, so groß zu werden, so mit 13, 14, da war ich dann stolz, dass ich immer einen längeren hatte als die anderen Jungs. Wissen Sie? Also legt man ja öfters mal so auf den Tisch und guckt da mal, wer hat den längeren. Ja. Oft so üblich unter Jungen, da war ich ganz stolz, aber jetzt, also, ne. Hast du ja schon mal eine Frau gehabt, die damit gut zurande gekommen ist? Naja, also die meisten, die waren etwas schockiert. Also die haben, wie schon gesagt, gerne damit gespielt, aber so richtig beim Akt. Ich ahne ja, wenn es denn stimmt, was du sagst, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ich ahne ja schon die Flut von Anfragen, die wir jetzt kriegen, die dich kennenlernen wollen. Ja? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Kann ich mir das nicht so vorstellen. Gibt es denn Frauen, die auch schreiend rausgelaufen sind schon? Ja. Ja? Erzähl mal. Direkt als ich ihn ausgepackt habe, da habe ich mal so eine Blondine kennengelernt im Urlaub. So, sind wir ins Zelt gegangen, Taschenlampe an, haben dann erst ein bisschen uns unterhalten, ganz normal, Karten gespielt, dann kam es halt dazu, entwickelt sich ja so, hat sie sich ausgezogen, habe ich normal in ihren Brüsten gespielt, knöpfte mir die Hose aus und dann, boah, dann guckte der, ich sag mal, der Kopf, so die Kuppe guckte dann schon oben raus und dann fing die auf einmal an zu kreischen und ist sofort halbnackt aus dem Zelt rausgerannt. Dieses heißt, dass du ja eigentlich nie richtig normalen Geschlechtsverkehr mit einer Frau haben kannst. Ja, und deshalb ist ja ein Problem. Ich meine, weiß nicht, kann man da irgendwie was abschneiden oder so? Nee, kann man nicht. Nein? Nein. Was soll ich mit dem Ding machen? Das steht doch im Weg. Damit musst du jetzt leben. Ah. Ja. Und da gibt es keine Möglichkeit. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit. Oh Gott. Ja. Sei froh, dass er zu groß ist. Wenn er zu klein wäre, wäre, glaube ich, schlimmer. Ja, da kann man ja nachhelfen. Da kann man ja was reinspritzen. Ja, das ist aber auch sehr heikel. Also ich glaube, diese Variante ist, wenn, dann doch noch die erträglichere. Naja. Martin, ja. Was soll ich dir jetzt wünschen? Ich wünsche dir vielleicht eine sehr voluminöse Frau, die dich so richtig aufnehmen kann oder so. Ja, ja, also das, ich weiß nicht. Ich meine, da ist ja noch ein Problem eigentlich. Und zwar habe ich mir, ich weiß nicht, da ist noch so ein anderer Drang. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass die meisten Angst davor haben. Und zwar, ja, das habe ich zwar noch nicht gemacht, aber ich verspüre irgendwie die Lust, den zu präsentieren. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Also Exhibitionismus nur. Ich verstehe, was du meinst. Nur, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wenn wir ein Thema Exhibitionismus haben, bist du unser Mann und wir rufen dich nochmal an. Ja? Okay? Ja. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Okay. Jo. Na, wer es glaubt, wird selig. Renate, 46. Hi. Ja, hallo. Glaubst du das, dass der so einen langen Dödel hat? Kann sein. Es könnte sein, ne? Könnte sein. Ich hatte mal einen Freund, der brachte es auf 30 Zentimeter. Und 30 Zentimeter ist DIN A4 Format. Ja. Und der hatte wirklich ein ganz großes Problem. Der war damals liiert mit einer ganz zierlichen Frau, einer ganz kleinen zierlichen Frau. Die beiden konnten wirklich nie miteinander richtig schlafen, weil das der Frau halt dann wehtat. Und er war alles andere als froh darüber. Und das war ein großes Problem, auch für das Pärchen, was die Sexualität betraf. Ich denke mal, da hat er ganz schön drunter zu leiden, ne? Ja, das kann sein. Also, jetzt zu dir. Jetzt zu mir. Also, meine Tochter ist mittlerweile jetzt, wird 28. Mhm. Und die hat mir mal vor Jahren eröffnet, dass sie im Rotlichtviertel strippt. Mhm. Das hat sie mir so nebenbei so erwähnt. Und das hat dich ganz schön umgehauen? Erst ja. Mhm. Aber dann habe ich es respektiert. Mhm. Ich habe gesagt, du bist meine Tochter. Ich habe dich sehr lieb. Ich liebe dich so, wie du bist. Mhm. Und ich denke mal, es hat nichts mit Beruf zu tun, wie man sein Geld verdient. Mhm. Ist das denn ihr Hauptjob oder macht sie das jetzt nur so nebenher? Jetzt im Augenblick macht sie das nicht. Mhm. War das denn dann eine Weile ihr Hauptjob? Ja. Mhm. Aber sie hat nur gestrippt. Sie hat nicht andere Sachen noch gemacht. Nee. Ja. Bist du mal zu seiner Show gegangen und hast dir deine Tochter angeguckt? Nein. Warum nicht? Habe ich nicht, nee. Ist dann doch zu unangenehm oder zu peinlich? Na, wieso peinlich? Ich hatte nie die Gelegenheit, ne? Ja gut, aber die hätte man ja arrangieren können, oder? Nee, na gut, dann habe ich zu ihr gesagt, wie gesagt, du bist meine Tochter, mhm. Ich respektiere das. Mhm. Und dann ist sie dann hat sie das ausgearbeitet, in dem Sinne, sie hat dann Freunde gehabt, die ihr jetziger Freund ist jetzt in Aachen. Mhm. Und ist im Rotlichtmilieu tätig. Mhm. Und da macht sie jetzt eigentlich als Bordell, macht sie da Handtücher und kümmert sich um die Mädchen. Ach so, also und, so eine Hilfskraft im Bordell. Ja. Eine Organisatorin oder so. Sie leitet das alles. Sie leitet das alles. Ach so, das alles. Und das findest du mittlerweile, ist das für dich auch kein Problem? Es ist kein Problem. Schämst du dich denn, wenn die Verwandtschaft, Tante Tutchen fragt, was macht die Tochter? Was sagst du dann? Das ist ihre Sache, wie sie ihr Geld verdient. Mhm. Also du antwortest dann gar nicht konkret darauf? Doch. Doch, das schon. Ich stehe dazu. Ja, und da gibt es kein Naserümpfen und kein Ausgrenzen oder irgend sowas? Das nicht. Mhm. Nein, selbst mein Sohn lasse ich zu ihr. Mhm. Und ihr Bruder besucht sie dann auch. Mhm. Und er war da auch schon. Ja, der war auch schon da. Der war auch schon da. Ja. Also das ist so eine Geschichte, die hatte ich im ersten Moment umgehauen. Erstmal, aber dann hat und ich dann gedacht, hat sich meine Güte, also sie ist meine Tochter, ich liebe sie so wie sie ja. ist. Sie hat mich auch schon besucht mit ihrer Freundin, mit einer Hure. Ja, so muss eine Mutter ja auch sein, so ist das ja auch schön, ne? So wie du das machst. Ich danke für deinen Anruf und bleib wie du bist, Renate. Okay, tschüss. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in einigen Sekunden haben wir 1.30 Uhr und jetzt machen wir wie üblich um diese Zeit eine kleine Pause. Da fing mir doch das Blech weg. Überall wird unerzählt, dass hier die Frauen sind. Da fing mir doch das Blech weg. Die Büffel stehen an der Bar, an der Bar, an der Bar. Warum stehen die da? Da fing mir doch das Blech weg. Ich sehe einen schicken schwarzen Mann. Der sieht ein München und quatscht sie an. Da fliegt mir doch das Blech weg. Schock, komm, steh auf, geh aufs Parkett. Schüttel, was du hast, denn du bist kein Brett. Er grinst mich an wie ein kühler Grill und sieht genauer aus wie James Brown. Da fliegt mir doch das Blech weg. Er fragt mich, wann hört ihr endlich damit auf, unsere schwarze Musik zu klauen? Er kaut mir ein Ohr und quatscht mich voll und zuerst weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Und sag ich, Alter, ich steh nun mal auf Jazz und Funk. Bei Wagner muss ich kotzen und bei Mozart werd ich krank. Da fliegt ihm glatt das Blech weg. Der Plattenleger fährt jetzt ein anderes Programm. Die Musik wird heavy und es macht Rambam. Ich will noch was sagen, doch er lässt mich stehen. Er hat schon wieder eine schöne junge Dame gesehen und sagt, komm, steh auf, geh aufs Parkett. Schüttel, was du hast, denn du bist kein Brett. Tja, ihr Lieben, hier ist 1 Live und hier ist Domian, hier ist das WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt, ihr habt es gerade gehört, da fliegt mir doch das Blech weg. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über ganz unglaubliche Geschichten oder Geschichten, die euch vom Hocker gehauen haben, Erlebnisse, Ereignisse, wo ihr gesagt habt, vielleicht im witzigen Sinne oder auch im sehr ernsten Sinne, das darf doch nicht wahr sein, dass es das gibt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse, die lautet 1live@wdr.de. Nächste Anruferin, das ist die Petra und die Petra ist 35 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, guten Abend, Domian. Hallo. Ja, Petra, was ist dir Außergewöhnliches passiert? Ja, also ein Radiosender hat 44 Twingos verlost. Die haben dann wahllos aus dem Telefonbuch Nummern rausgesucht. Autos verlost? Ja, Twingos. Mhm. Und die haben dann bei den Leuten angerufen, ja. Und man musste sich da mit einem ganz bestimmten Satz melden. Wie hieß der Satz? Ja, da mache ich jetzt Werbung. Ist doch egal, sag mal. Ich höre Hitradio FFH. Aha, das war der Satz. Genau, ja. Freuen sich die Kollegen vom Hitradio FFH. Ist egal. Ja gut, und das ging also über mehrere Wochen, ja. Das Spiel. Und an einem Samstag, das war übrigens der letzte Tag, es war der letzte Twingo. Ja. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich gehe jetzt mal kurz aus dem Haus, mhm. Und trage der Oma die Tasche hoch, weil die geht immer zum Penny und muss ich ihr ein bisschen tragen helfen. Ne? Mhm. Und wenn das Telefon schellt, weißt du, wie du dich meldest. Ja. Und hat dann noch so abgewohnten, ja, die werden gerade bei uns anrufen. Wie man das so denkt, ne? Ne? Ja. Ja, und ich komme dann kurz drauf wieder. Nein. Und da ist er ganz blass. Und da sagt er, du wirst mich hassen. Und da habe ich gesagt, was ist passiert? Und da sagt er, die haben eben bei uns angerufen. Sag ich, nein. Und? Und da sagt er, ja, ich habe gesagt, hier ist Mike. Nein! Ah, das darf nicht wahr sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ich habe dann erstmal furchtbar geheult. Ja. Ist klar, vor Enttäuschung und das war für ihn, Auto da, gewünscht, ne? Und naja. Ja. Das war für ihn so weit weg, dass er gar nicht mehr daran gedacht hat, als du aus dem Haus warst. Ich war nur ganz kurz weg. Mhm. Na? Und hätte er diesen Satz gesagt, wärt ihr jetzt stolzer Besitzer eines neuen Twingos? Ja, ich, weil ich stehe ja auch im Telefonbuch. Du stehst im Telefonbuch. Ah. Traurig. Was haben die denn dann am Telefon ihm erwidert, als er seinen Namen gesagt hat? Ja, die haben dann Melodie gespielt. Leider Pech gehabt. Ne? Hätten sie sich jetzt so und so gemeldet, hätten sie jetzt einen Twingo. Und haben aufgelegt, oder wie? Naja, die haben ihm dann noch ein bisschen versucht zu trösten, weil er war nicht fertig. Die haben sich wahrscheinlich schlapp gelacht da auf der anderen Leitung. Wahrscheinlich, ja. Mann, hat das denn nicht zu einer riesigen Ehekrise geführt? Hast du nicht gesagt, du Idiot, du Depp, warum hast du es nicht gesagt? Nee, also zuerst mal nicht. Zuerst habe ich einfach nur geflennt auf gut Deutsch, gell, weil ich war so traurig. Und dann habe ich gedacht, naja, das hätte mir auch passieren können. Ja, klar. Und ich komme da schon drüber weg. Ja. Ich meine, es gibt Schlimmeres im Leben. Aber weißt du, wenn ich jetzt jeden Tag so durch die Straße laufe und immer Twingos sehe, das ist furchtbar. Hättest du oder hättet ihr den Wagen denn behalten oder hättest du ihn verkauft und das Geld irgendwie anders nee, ich hätte ihn behalten. Das wäre mein erstes Auto gewesen. Ja. Ah, wie ärgerlich. Ja. Ich glaube, niemals in deinem ganzen Leben wirst du oder dein Mann, wenn nochmal sowas ist, da falsch reagieren am Telefon. Du, ich mache bei überhaupt keinen Gewinnspielen mehr mit. Jetzt extra, deshalb nicht? Kann ich mehr, nee. Das war schon krass, wenn man so nah dran war und dann weggewuscht ist. Aber es hat sich wieder alles eingerenkt bei euch. Ja. Ja? Ja, so, ja, doch. Ja. Dann hoffe ich, dass vielleicht, Petra, bleib mir eben bitte dran. Ich kriege ja eine Mail, eine Nachricht, die ich nicht verstehe. 1 Live. Ja. Petra, ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr irgendwie doch nochmal sowas macht, dann doch Glück habt. Von Herzen. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Delia, 38. Delia, hallo. Ja, hallo Domian. grüße dich. Ja, ich habe eine eigentlich kuriose Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich habe mal, ich komme aus Berlin, habe in Berlin gelebt und wohnte Hochparterre, wohnte ich und über mir wohnte mein Onkel und meine Tante. Also ich war, ich weiß nicht, 20, also mir kommt's her, mir kommt's vor wie Ewigkeiten irgendwo. Ich weiß nicht mehr, das Alter. Also jedenfalls, ich war sehr jung. Und ich war also oft oben bei bei meinem Onkel und bei meiner Tante. Die hatten auch eine Waschmaschine, ich hatte eben keine und was weiß ich. Bin da oben gewesen, hab Wäsche gewaschen und kam runter nach einer ganzen Zeit, das ich weiß nicht, 23, 24 Uhr, keine Ahnung, also 0 Uhr, kam runter und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt keinen Strom, war also finanziell nicht besonders gut gestellt und bin da mit meiner mit meinem Feuerzeug da am Leuchten und komme in mein kleines Zimmer rein, zünde mir die Kerze an und da liegt ein fremder Mann in meinem Bett. Ein wildfremder Mann? Ein wildfremder Mann, den ich nicht kannte. Hast du dich gefreut oder warst du erschreckt? Na, ich war, würde ich mal sagen, ich habe mich weder gefreut noch erschreckt. Ich war so baff, mir ist fast die Spucke weggeblieben. Und, ja. Schlief er denn? Schlief er oder war er wach? Er hat geschlafen. Er hat richtig fest geschlafen? Er hat richtig geschlafen. Wurde auch durch den Kerzenschein nicht Nein, überhaupt nicht. Munter? Nein, gar nichts. Also, er hat geschlafen. Also mir hat diese Frechheit irgendwo imponiert. Weil ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Der hatte sich ganz einfach reingeschlichen und sich niedergelegt zum Pennen. Zum Pennen einfach. Der ist durchs Fenster. Ja, ich hatte die Fenster nur so rangeklappt, weil ich Katzen habe, damit die immer raus können. Ja. Ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, da einfach. Sehr dreist. Ja, und dann, was hast du dann gemacht? Ja, ich habe den erstmal ganz vorsichtig geweckt, dass er sich nicht erschreckt. Ja, und dann haben wir uns erstmal unterhalten, haben ein Zigarettchen geraucht und haben uns unterhalten. War es denn ein Penner? Nee, würde ich nicht sagen. Es war ein normaler Mensch. Ein ganz Wobei Penner auch normale Menschen sind, aber halt niemand, der auf der Straße lebt. Nee, das nicht. Aber der war wohl müde. Also er hat mir erklärt, weil ich hatte gesagt, ich hätte ja erstens zu Hause sein können, ich hätte auch ein Mann sein können, dann hätte er direkt was am Fenster vor der Mütze gekriegt. Ja. So, dann habt ihr beiden ein Zigarettchen geraucht und habt geplauscht miteinander und dann? Ja, na, ich war total fassungslos. Also diese Frechheit hat mir wirklich irgendwo imponiert. Ja. Du sag bitte nicht, dass du heute mit ihm verheiratet bist. Nein, das nicht. Nein, ich habe ihn auch nie wieder gesehen. Also ich bin jedenfalls nach oben. Also ich hatte ihm eine Zeit, ich habe gesagt, pass auf, in einer Viertelstunde sieh zu, dass du richtig wach wirst und dann sieh zu, dass du auch wieder Land gewinnst. Mir hat es nur eigentlich leid getan, dass er mir nicht gefallen hat. Aber ansonsten, also ich bin erstmal nach oben wieder zu meinem Onkel und zu meiner Tante und habe da denen das erzählt und er war direkt auch fassungslos, er wollte direkt runterkommen und ihn rausschmeißen. Ich sage, nee, lass mal gut sein. In einer Viertelstunde ist er auch weg. War er weg in einer Viertelstunde? Er war weg. Mein Onkel hat oben stramm gestanden. Und hast ihn nie wieder gesehen? Nee, ich habe ihn nie wieder gesehen. Und seitdem hast du wahrscheinlich immer die Fenster zugemacht, trotz Katzen, oder? Nun, ich bin nicht so unbedingt ein ängstlicher Typ und heute wohne ich richtig parterre hier in Köln und da habe ich sowieso die Fenster zu. Es war eigentlich doch eine nette Überraschung, ne? Es war, ich war wirklich fassungslos. Hat er denn irgendwas erzählt? Hat er keine Wohnung gehabt? Nee, so weit sind wir nicht gekommen. Also ich war viel zu fassungslos, als dass ich da ins Detail gegangen bin. Ich war einfach nur, ich wollte wissen, was er sich dabei gedacht hat. Also, aber das hast du nicht rausgekriegt. So richtig nicht. Ja, nee, er war einfach nur müde. Er wollte nur schlafen. Ja. Ich meine, ich steige auch schon mal in irgendwelche Fenster in Köln, wenn ich müde bin, ne? Und lege mich da ins Bett. Und normal, ne? Ich danke dir für diese nette Geschichte. Ja, okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Martin, 29. Martin. Ja, jetzt bin ich dran. Schön. Aber du hast den Fernseher nicht ganz leise geschaltet, kann es sein? Irgendwas schaltet. Doch, der ist ganz leise geschaltet. Dann versuchen wir es mal. Ja. Ja, was mir passiert ist, also 1994 habe ich einen sehr heftigen Unfall gehabt, einen Motorradunfall. Mir ist ein junger Fahranfänger, sage ich mal, voll in die Seite reingeknallt, weil er leider von der Kupplung abgerutscht ist und ist nach vorne gewummt. Und das war so ein Jeep mit diesen Kuhfängern vorne dran. Und genau dieser Kuhfänger habe ich mich mit dem Bein drin verhakt und ist dann auf jeden Fall fast völlig abgerissen. Dann habe ich mehr oder weniger 16 OPs innerhalb von einem Dreivierteljahr hinter mir gehabt, haben noch versucht, das Bein wieder zu retten, aber die 16. war halt dann, dass es abkam. Oberschenkel war auch mehrfach gebrochen und ist mit so einem riesen Nagel verursacht worden. Naja, mehr oder weniger bin ich dann nach einem Jahr wieder rausgekommen aus dem Ganzen. und wollte dann auch mal ZP, jetzt sage ich mal, zu meiner Versicherung gehen und mal mir das Geld abholen. Und dann kamen solche Sachen raus wie, ja, tut uns leid, aber solange noch dieser Stahlnagel da in Ihrem Oberschenkel drin ist, können wir Ihnen nichts auszahlen, weil es besteht ja noch bei dieser Operation die Möglichkeit, dass Sie immer noch sterben und dann wird ja nur das Totengeld ausgezahlt. Das war die offizielle Begründung? Das haben die schwarz auf weiß geschrieben, es besteht die Möglichkeit, dass Sie sterben? Das nicht, aber so besteht die offizielle Begründung. Man kriegt wirklich erst, wenn das letzte Material aus dem Körper entfernt ist und die letzte Operation beendet ist. Und wir wollen festhalten, du hattest dein Bein schon verloren, ne? Das war schon ab, das war schon ab. Und dann kann man sich auch denken, bevor dann Rente und etc. alles abläuft, das sind also Prozesse, die sind wahnsinnig. Mhm. Die dauern ewig lange. Ich war also wirklich fast einen Monat davor, da waren meine ganzen Reserven, sag ich mal, die ich mir zurückgelegt habe, aufgebraucht. Und wie viel Geld ging es denn da, was die Versicherung hätte zahlen müssen oder vielleicht dann auch hoffentlich gezahlt hat? Jetzt, inzwischen hat sie das dann endlich gezahlt. Es ging also so um eine Summe um 80.000 Mark. Aber die hätte mir zu der Zeit so, sag ich mal, als Tropfen sehr gut getan. Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, der Motorrad fährt, eine wirklich gute und auch dementsprechend hohe Versicherung. Wie nennt man das? Was ist das? Ist das für eine Unfallversicherung? Eine normale Unfallversicherung. Wie lange hat das denn dann noch gedauert, bis du dieses Geld bekommen hast? Wirklich erst ist, bis diese Operation? Ist, dieser Nagel ist letztendlich nach 2 Jahren rausgekommen und dann habe ich auch einen sehr makaberen Brief an diese Versicherung geschrieben. Ich hätte die letzte Operation nun hier überlebt und das ist doch nun möglich wäre, mir das zu geben. Das heißt, so lange hast du das Geld noch gar nicht. Erst 96 dann bekommen. Ich habe es erst 96 bekommen. Erst 96 bekommen. Ja. Mhm. Also das war schon überhaupt dieser ganze, sag ich mal, Wahnsinn, auch mit diesem Schmerzensgeld. Da gibt's also Sachen, da fliegt einem wirklich. Es gibt einen ADAC-Katalog, wo Schmerzensgelder aufgelistet sind, spezielle Unfälle. Das hat mir dann mein Anwalt vorgelegt. So, ich habe zum Beispiel für ein verlorenes Bein und 100% Unschuld, also hatte weder Alkohol noch irgendwas anderes und es war auch Licht an und alles mit meinem Motorrad in Ordnung. Jetzt für ein verlorenes Bein nur ca. 60.000 Mark Schmerzensgeld bekommen. Mehr gibt's da nicht. Das ist üblich, das ist normal. Das ist normal, ja. Mhm. Und der andere Typ fährt wahrscheinlich jetzt weiter munter Auto. Und der fährt weiter munter Auto, er musste sogar nicht mal eine Nachschulung machen. Mhm. Hast du den mal von Angesicht zu Angesicht dann gesehen? Nein, leider hat er sich bei mir nie gemeldet. Mhm. Weiß der, was er angerichtet hat? Das weiß er, aufgrund des Versicherungsschriftverkehrs. Mhm. Ne? Ich stelle mir das so sehr, sehr, sehr schwierig vor, wenn man so schwer verletzt war. Und das muss man ja nun auch erstmal verwinden, wenn man ein Bein verliert. Das ist auch ein. Das ist nicht einfach. Nee, und dann nebenher auch noch diesen ganzen Schreibkram zu erledigen und diese ganzen Nervereien. Ja. Ich glaube, dass man da sehr, sehr, sehr hart sein muss, ne? Und das alles durchzustehen irgendwo. Ja, sehr stark sein muss. Mhm. Ja, das ging aber noch weiter. Der Oberknüller kam dann mehr oder weniger. Ich bin zur Weihnachtszeit rausgekommen aus dem Krankenhaus, hatte damals noch eine Lebensgefährtin, die ich seit 5 Jahren hatte. Mhm. Und zum Silvesterabend, obwohl mit Karten und so weiter, ich vom Krankenhaus, von der Reha-Klinik damals dann befreit war, hat sie mich dann angerufen, 2 Stunden bevor wir los waren, und mir gesagt, dass sie in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, jemand Neues gefunden hatte. Noch einen drauf. Und das war dann erstmal nochmal wieder einer drauf. Mhm. Und das war schon. Du hast das Bein, bis zum Knie weg, ne? So hab ich's verstanden. Nein, unterhalb des Knies. Unterhalb des Knies. Unterhalb des Knies. Ja. Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Beruflich war ich früher Elektroniker und muss jetzt auch leider eine Umschulung, eine Umschulung machen, weil ich das nicht mehr machen kann. Ja, und kommt denn alles jetzt so einigermaßen in die Gänge, zu deiner Zufriedenheit? Hast du eine Umschulung jetzt gemacht oder bist du dabei noch? Ich bin dabei noch, ich bin mittendrin. Das hat auch, bis ich das Ganze, sag ich mal, durchgedrückt habe, dass ich auch das machen durfte, was ich wollte. Mhm. Normalerweise wird nur 2 Jahre beansprucht, aber das, was ich machen wollte, dauert 3 Jahre. Mhm. Und was willst du jetzt machen? Ich werde Physiotherapeut. Physiotherapeut. Weil das hat mir im Krankenhaus sehr gut gefallen. So viele Jahre hast du jetzt so ein Horror-Szenario hinter dir. Bleibt da Hass auf diesen Mann, der das verursacht hat? Nein, irgendwie nicht. Also ich habe gehört von, sag ich mal, über drei Ecken, dass er auch Probleme damit hat, dass er einem jungen Mann sowas angetan hat und irgendwie Angst davor hat, mich zu sehen, sag ich mal. Also das dann auch noch bildlich vorzusehen. Ja, ja. Lieber Martin, ich wünsche dir für die weitere Zukunft wirklich alles Gute. Ja. Viel Erfolg. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Uwe und der ist 41. Ja, hallo Domian. Uwe, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, mein Thema. Ich muss vorweg sagen, dass ich seit 13 Jahren verheiratet bin. Ja. Und dass mir das Blech wegfliegt, wenn ich heute noch mit meiner Frau schlafe. Nach 13 Jahren? Nach 13 Jahren, dann hast du aber eine super Frau. Das ist eine super tolle Frau, ja. Da haben sich die beiden Richtigen aber gefunden da, ne? Ja, kann man sagen, ja. Nach 13 Jahren fliegt dir das Blech noch weg, wenn du mit deiner Frau schläfst. Ja, richtig. Und es ist nicht irgendwie ein bisschen langweilig geworden? Nein, überhaupt nicht. Im Nichts ist die Luft raus? Nein, überhaupt nicht. Es ist so geil wie am Anfang. Ja, es wird noch immer besser. Wie macht ihr das? Erzähl es uns. Wir haben alle ganz, ganz, ganz spitze Ohren. Ja, wie soll ich das erzählen? Also, wie gesagt, die Sache ist die, also man lernt sich ja immer weiter kennen. Mhm. Und ich würde sagen, man hört viel, dass einige fremdkennen und so weiter. Und mir ist da mal so ein Fall passiert, da war ich mit Arbeitskollegen in einer Diskothek. Und da wurde auch viel gebaggert. Und ich hatte dann auch jemanden zum Tanzen und wir standen dann auch gemütlich an der Theke. Und wir haben uns sehr gut unterhalten und dann plötzlich habe ich aus meiner Brieftasche ein Bild rausgeholt und habe gesagt, guck mal hier, das ist meine Frau. Da haben meine Arbeitskollegen die Augen verdreht und haben sie natürlich totgeladen. Haben gesagt, mein Gott, was so wird das nichts. Nee. Ja. Und wie gesagt, also der Gedanke... Wie hat denn da die Frau darauf reagiert, als du das Bild vorgelegt hast? Ja, die konnte im ersten Moment gar nichts sagen. Weil die war wahrscheinlich beleidigt ein bisschen, ne? Kann man sagen, ja. Ja, glaube ich auch. Wäre ich als Frau dann auch gewesen. Mit dem Bild konnte sie nicht mithalten, leider. Du bist in den 13 Jahren nie fremdgegangen? Nein. Deine Frau ist auch nie fremdgegangen? Nein. Ihr geht auch nicht in einen Swingerclub oder irgendwelche Überhaupt Sachen? Überhaupt nicht, nein. Ihr seid euch wirklich genug, ihr beiden? Wir sind uns beide genug, habt ihr, Kinder? Ja. Das, Und wie lange habt ihr euch vorher gekannt, bevor ihr geheiratet habt? Wir haben uns vorher gekannt ein halbes Jahr. Das ist wirklich eine schöne Sache. Meine Frau ist 9 Jahre jünger als ich. Ja, und ich glaube auch eine ganz ungewöhnliche Sache. Ja, kann man sagen. Mhm. Das habe ich auch mit deinem Kollegen schon besprochen vorher. Kann man euch nur wünschen, dass die nächsten 13 Jahre und dann nochmal 13 Jahre und nochmal 13 Jahre genauso gut ablaufen, leidenschaftlich wie bisher, ne? Ja, hundertprozentig. Ich wünsche euch ein schönes Leben. Ja, und viel Grüße an deine Sendung, also ganz toll. An das Team. Ich richte es aus. Tschüss, Uwe. Ja. Ciao. Ja, tschüss. Niki, 19. Ja, hallo, hier ist Niki. Ich wollte auch was zu dem Thema sagen. Und ich habe heute nämlich auch einen Schock gekriegt. Das war bei mir so, dass ich letzten Dezember in meine neue Wohnung gezogen bin. Und habe von Anfang an gemerkt, dass mein Nachbar neben mir, also den Fernseher, unheimlich laut hatte. Üble Nachbarschaft. Ja, dachte eigentlich, okay, er ist schwerhörig und so, habe mich also auch nicht weiter beschwert. Bin auch viel unterwegs, so dass ich den auch nie gesehen hatte. Mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich einen unheimlich komischen Geruch in meiner Wohnung habe. Und hatte also überlegt, Mensch, woher kommt das? Und also nicht gefunden. Und heute spricht mich eine Nachbarin auf der Treppe an. Und in dem Gespräch erfahre ich also, dass mein Nachbar seit genau 5 Monaten tot ist. In seiner Wohnung lag. Und der Fernseher lief? Der Fernseher lief die ganze Zeit. Morgens und abends? Morgens und abends. Also am Tag habe ich es nicht so gehört, weil bei mir auch viel Trubel ist. Und nachts war es halt ein bisschen laut. Bloß dann dachte ich halt, vielleicht ist er schwerhörig, wer weiß, ist auch egal. Ne? Ich habe mich da auch nicht so um ihn gekümmert. Jedenfalls lag er also in seiner Küche die 5 Monate und seine Küche gegrenzt genau an meine Küche. Und daher kam also auch dieser Geruch, den ich jetzt bis jetzt noch in meiner Wohnung habe. Und den du wahrscheinlich gar nicht aus deiner Nase rauskriegst, auch wenn du die Wohnung verlässt, ne? Ja. Was ist das? Beschreib mal den Geruch. Was ist? Nee, das ist so, ich weiß nicht, meine Nachbarin sagt, das ist so wie Ammoniak. Soll also so ein bisschen süßlich sein. Bei mir selber fällt es auch nicht auf, weil Rauchen und meine von Zigaretten. Und wenn jemand kam, habe ich vorher immer Raumspray. Ich habe hier immer gesprüht drin. Ich dachte, was denken die Leute von mir? Als ne? du diese Nachricht dann bekommen hast und das erfahren hast, wie war dein spontanes Gefühl da? Na, ich war total schockiert, weil ich denke, dass sowas noch passieren kann auf eine Art. Ich meine, der hat... Mein Gott, das passiert immer wieder. Man liest das ja jede 14 Tage in den Zeitungen. Und ne? ich denke, sowas kann man überhaupt niemandem wünschen. Der hat 5 Monate in der Wohnung gelebt. Keiner hat nach ihm gefragt. Weißt du irgendwelche Hintergründe? War er krank? Ja, hat er einen Unfall gehabt? Er soll wohl Alkoholiker gewesen sein. Ein älterer Mann schon? ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wir kennen hier im Haus eigentlich überhaupt niemanden. Man muss hier jeden grüßen, weil man denken kann, vielleicht wohnt er hier, vielleicht nicht. Wie viele Leute wohnen denn überhaupt in dem Haus? Also es ist so ein 11-stöckiges Haus. Oh ja, das ist natürlich dann ein Riesenkomplex. Ne? Kannst du denn überhaupt jetzt noch, fühlst du dich in deiner Wohnung überhaupt noch wohl? Nee, überhaupt nicht. Nee. Das ist auch der Grund, warum ich anrufe. Also ich habe heute schon alle meine Freunde angerufen, denen das erzählt. Weil wenn man weiß, dass irgendwie die Leiche da in der Küche gelegen hat und ich habe bloß eine Zweiraumwohnung. Und er hatte auch bloß eine Zweiraumwohnung, ist also alle ziemlich dicht aufeinander hier. Also mit Lüften und so nutzt gar nichts. Ich habe hier Tag und Nacht schon immer das Fenster offen gehabt. Und wenn ich nicht da war, war es ganz schlimm. Ich habe die Wohnungstür aufgemacht und da kam gleich der Geruch entgegen. Wenn man bei mir das Fenster aufgemacht hat, ging der Geruch also so quasi an einem vorbei. Er muss ja furchtbar ausgesehen haben, nach 5 Monaten in der Wohnung. Ja, also meine Nachbarin sagte, die haben die Leiche beziehungsweise das, was davon übrig war. Noch die Feuerwehrleute wohl mit Gasmaske und alles sowas. Und da war ich aber auch nicht zu Hause. Hui, ja. Ja, planst du auszuziehen? Nee, weil ich habe mir meine Wohnung ein, ist meine erste Wohnung aber ist schon schlimm. Aber es wird sich wahrscheinlich schon jetzt in den nächsten Wochen halt dann mit dem Geruch erledigen. Ne? Wahrscheinlich wird die ganze Wohnung gründlich, natürlich sauber gemacht, desinfiziert und alles. Das Gesundheitsamt wird mit Sicherheit auch da sein. Ja. Aber es dauert halt jetzt eine Weile. Ne? Man hat das so in der Erinnerung auch. Ne? Ja, pennst du heute Nacht auch in der Wohnung? Also ich habe viele Freundinnen haben mir angeboten, sagen, komm noch rüber, aber ich fahre morgen schon wieder in Urlaub. Und, ach so, gut, dann heute Nacht Nase zu und durch und dann fahr erstmal in Urlaub. Alles klar. Alles Gute, schönen Urlaub. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Steffen herzlich und der ist 20. Hallo Domian. Steffen, ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mein Thema ist, dass mir am Samstag das Blech weggeflogen ist. Warum? Beziehungsweise schon vorher. Das kam dann nur am Samstag zum Höhepunkt sozusagen. Was ist passiert? Modern Talking war im Fernsehen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, und darauf habe ich schon sehr lange gewartet. Und jetzt ist es passiert. Du bist also ein Modern Talking-Fan? Ja. Schon. Und hast jetzt fast 10 Jahre gelitten, dass die beiden nicht zusammen sind mehr? Ja, das ist jetzt, also so krass möchte ich das jetzt nicht formulieren, weil, ich habe das gerade schon der Redaktion gesagt, also ich bin aufmerksam geworden durch die Gruppe, durch Peters Popshow im Jahre 1986. Ja, Peter Illmann, ne? Ja, genau. Ja. Und da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und Sie haben direkt ein Herz erobert. Ja, ich fand die Musik damals einfach richtig klasse. Ja. Und dann war es doch da wahrscheinlich auch eine Katastrophe für dich, als die Jungs sich getrennt haben. Ne? Ich habe das damals gar nicht so richtig mitgekriegt, ehrlich gesagt. Mir ist das erst später bewusst geworden. Ich habe mich damals auch gewundert, warum der Dieter Bohlen auf einmal alleine singt. Und bin die letzten Jahre auch immer Blue System-Fan gewesen. Und so, jetzt sind sie wieder zusammen. Und wie fandst du das denn? Wie fandst du den Auftritt bei Wetten, dass am Samstag? Super. Super? Ja, die Stimmung war großartig. Und der neue Mix geht ganz schön ab. Ja. Es ist ja neu gemixt worden. Ja. Die Stücke, es war so ein Potpourri, was sie da aufgeführt haben. Ja. Meinst du denn, dass das nochmal so erfolgreich wird? Oder genauso wahrscheinlich nicht, aber dass es nochmal eine Chance hat, erfolgreich zu sein, so wie damals? Ja, ist ja auf dem besten Wege. Es gibt ja auch irre viele Promotion, viel Werbung dafür, ne? Ja, sicher. Was meinst du denn als Kenner, als Insider, wer letztendlich Schuld daran getragen hat oder Schuld war, dass die beiden auseinandergekommen sind? Also vielleicht ist das jetzt nicht so ganz objektiv, weil ich immer mehr Dieter Bohlen-Fan war. Ja. Und deshalb glaube ich, dass also diese ominöse Nora... Ja, das glauben alle, das glaube ich auch. Nora war schuld. Nora war schuld. Aber Nora ist ja nun weg. Er trägt ja auch kein Kettchen mehr mit Nora. Ne? Nee, er hat ja auch bei Wetten, dass gesagt, dass er in Zukunft ein Kettchen mit dem Namen von Dieter Bohlen... Mit Dieter, ganz genau. Also du freust dich und du hoffst auch, dass die neue, ich weiß gar nicht, werden die auch neue Sachen machen oder bereiten die Also seit Montag gibt's ja das neue Album, Back for Good. Und da sind auch ganz neue Produktionen drauf. Da sind auch 4 neue Lieder drauf. Aha. Hast du es dir schon geholt? Ja, sicher. Ich bin am Montag sogar bis nach Essen gefahren. Das ist also eine halbe Autostunde entfernt. Und die hier in unserem Ort schon vergriffen war, weil die beim Großhändler nicht mehr zu kriegen war. Und wie findest du die neuen Produktionen? Auch gut. Ich bin schon fast krankhaft. Ich finde eigentlich von Dieter Bohlen finde ich alles super. Mein Gott, wenn er jetzt zuhören würde, was er ja vielleicht tut, dann wird er ganz glücklich in Hamburg in seinem Haus sitzen, dass er so einen tollen Fan hat wie dich. Ja, kann er stolz drauf sein. Steffen, viel Spaß bei Modern Talking. You are my heart, you are my soul. In diesem Sinne. Tschüss. Nächste Woche auf Nummer 1. Na, vielleicht. Tschüss. Okay, tschüss. Ralf, 33. Ich grüße herzlich Ralf. Grüß dich, Domian. Ja. Ja, schön, dass ich auch mal zu dir durchkomme. Ja. Es wäre schön, dass, wenn ich auch so eine schöne Geschichte erzählen könnte, glücklich über Modern Talking. Dein ist ernster. Meine Story. Ich arbeite im sehr, sehr großen Betrieb. Ja. Wir haben 15.000 Mitarbeiter. Meine Abteilung sind 50 Leute. Und wir kriegen am einem Morgen eine Bildzeitung in die Hand. Mhm. Und ich erfahre, dass ein Arbeitskollege von mir, er war mit Foto abgebildet, allerdings schwarzem Balke über die Augen, aber wir haben ihn alle erkannt, einen Doppelmord begangen hat. Oh, weia. Oh, er, hat, er hat seine Frau und sein dreijähriges Kind erschlagen. Mit dem jungen Mann, der ist ein paar Jahre jünger als ich, habe ich tagtäglich zusammengearbeitet. Wie viele Jahre? Ja, ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre tagtäglich zusammengearbeitet? 5 Jahre kenne ich ihn und habe mit ihm zusammengearbeitet. Und du hättest ihm niemals so etwas zugetraut? Nein, nein. Hast du denn in irgendeiner Weise so eine Schattenseite an ihm gewittert? Eine dunkle, finstere... Nein, nein. Also ich glaube, sowas kann man... Wir haben also auch so immer die Kollegen untereinander gewitzelt, dass er hier und da vielleicht ein bisschen komisch ist oder so, dass er sich hier und da vielleicht ein bisschen... Komisch, aber da an sowas, nein. Hast du denn von seinem Privatleben irgendetwas mitbekommen? Wir haben also, was ich also auch von anderen Kollegen gehört habe, dass auf einmal ganz abrupt, er wollte von jetzt auf gleich Urlaub haben. Mhm. Er wollte also unbedingt nach Hause fahren. Mhm. Oder auch wirklich mal von früher von der Arbeit abgehauen und hat sich dann noch mal tagelang nicht mehr gemeldet. Mhm. Wir haben dann noch so hier und da andere Sachen gehört, dass da anscheinend irgendwo ein anderer Mann... irgendwie in der Geschichte drin steckte. Also er hat das aus Eifersucht gemacht? Ja, also so, was auch in der Bild-Zeitung stand. Mhm. Es war so wirklich, natürlich habe ich die Seite irgendwie aufbewahrt, für eine ganze Seite, gegen Artikel. Ja, es muss da wohl irgendwo Eifersucht drin gesteckt haben. Wenn man 5 Jahre mit jemandem arbeitet, dann hat man ja auch schon mal einen Betriebsausflug zusammen oder eine Feier oder sowas. Hast du ihn mal besoffen erlebt, betrunken? Nein, nee, also... Weil da zeigen die Menschen ja auch eher so ihr wahres Ich, ne? Wie die dann... ja, schon, aber ich habe gerade zur Einleitung gesagt, wir sind in einem großen Werk, wir haben 15.000 Mitarbeiter und Betriebsausflüge und so weiter. Nee, ist also da nicht so angesagt und betrunken habe ich ihn nie erlebt. Mhm. Ich habe ihn eben wirklich nur so auf der Arbeit erlebt und da war irgendwie vollkommen normal und das war, es kam ein Arbeitskollege auf mich zu und hast du gehört, was der Jürgen gemacht hat? Ja, also stand eben nur eben der Anfangsbuchstabe Jürgen P. Mein Arbeitskollege sagte mir deinen Nachnamen, sage ich natürlich jetzt nicht. Ja, Mensch, erzähl mir nichts, wie viel Jürgen P.s gibt es hier bei uns im Werk? Das verursacht, Bild-Zeitung gezeigt. Das verursacht, ja, glaube ich, bei allem, auch wenn man gar nicht so privat so eng mit einer solchen Person verbunden ist, schon auch Schock, ne? Ja, natürlich. Mhm. Du hättest die Gesichter von meinen Arbeitskollegen sehen sollen. Es ging nur ein Kopfschütteln durch die ganze Abteilung. Seid ihr denn von der Polizei auch noch befragt worden? Nein. Also gar nicht. Das nicht, nein. Mhm. Das war so eine ganz eigene Sache da. Die Eltern, die waren auch noch im Fernsehen, die wurden auch, ihr RTL hat sich natürlich wieder drüber hergemacht. Mhm. Diese Presse, dieses Fernsehen hat sich darüber gemacht, die waren also, haben auch denn die Eltern ins Fernsehen gebracht. Sind die Gerichtsverhandlungen, zu was ist er verurteilt worden? Ja, das haben wir, ich weiß, dass er immer noch definitiv im Gefängnis sitzt. Mhm. Er war ganz, ganz stark selbstmordgefährdet. Mhm. Das hatte ich also per Zufall durch eine andere Quelle erfahren, weil per Zufall die Frau von einem anderen Arbeitskollegen Krankenschwester in dem Krankenhaus war, wo er eingeliefert worden ist. Er wollte sich umbringen und hatte sich schwer verletzt. Also das ist wirklich eine Geschichte, die einen absolut umhaut, ne? Wenn man ja, sowas hört. Allerdings. Danke für deinen Anruf. Musik läuft. Es ist gleich zu Ende, genau. Ja, Ralf, danke für deinen Anruf. Ich danke dir, dass du mich durch mit dir sprechen lässt. Schönen Gruß an die Kollegen. Ja, danke. Tschüss, Ralf. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. Da fliegt mir doch das Blech weg. Sehr, sehr unterschiedliche Geschichten haben wir gehört, aber auf alle passt es ja auch irgendwie, weil es sehr ungewöhnlich war und wirklich teilweise sehr heftig. In der Technik, Leo Scholten, morgen sind wir wieder ganz offen für alle eure Themen und dann, nächste Woche und dann die Woche, das sage ich euch jetzt schon mal, haben wir eine Osterpause, 2 Wochen Osterpause. Morgen sind wir aber wieder da im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen um 1 Uhr. Ich freue mich drauf, bis dahin, schöne Nacht, ciao.